SWR 2 Hörspiel. Wie schnell wird man durch das richtige Wort dekouvriert oder vernichtet? Was verbrennt die Tarnung, die Maske, die Deckung? Dies, das richtige Wort. Spontan und ohne nachzudenken ausgesprochen. Zum tausendsten Mal, ich habe dunkle Gestalten gesagt und das war ironisch gemeint. Mein Vater hat immer großen Wert darauf gelegt, dass ich mich klar und korrekt ausdrücke und ich habe mich immer daran gehalten. Er hat mir gesagt, Coleman, das Wörterbuch ist dein bester Freund und das ist es bis heute geblieben. Denn was finden wir, wenn wir dort unter dunkel nachsehen? Nicht hell, unbestimmt. Aber so wurde es nicht verstanden, Professor Silk. Es wurde vielmehr so aufgefasst. Hat sie schon mal jemand im College gesehen? Oder sind es dunkle Gestalten, die das Seminarlicht scheuen? Also dunkle Elemente, die etwas zu verbergen haben? Wenn ich hätte sagen wollen, hat sie schon mal jemand im College gesehen? Oder hat sie niemand gesehen, weil sie etwas zu verbergen haben? Dann hätte ich genau das gesagt. Oder wenn ich hätte sagen wollen, hat sie schon mal jemand gesehen? Oder hat sie niemand gesehen, weil sie zufällig schwarze Studenten sind? Kennt sie jemand oder sind sie Schwarze, die niemand kennt? Wenn ich das gemeint hätte, dann hätte ich genau das gesagt. Das Einzige, was ich wusste, war, sie war noch nie in meinem Seminar gewesen. Und nur auf diesen Umstand bezog sich meine Bemerkung. Sehen wir uns doch noch einmal das Wörterbuch an. Dunkel. Da heißt es erstens nicht hell, zweitens unbestimmt, drittens zweifelhaft. Leitet vielleicht irgendjemand aus meiner Bemerkung ab, dass ich die beiden Studenten als zweifelhafte Menschen bezeichnen wollte? Nein? Aber warum nicht? Warum nicht auch das noch? I did not have sexual relations with that woman. Der menschliche Makel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Philip Roth. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Valerie Stiegele. Erster Teil. Im Sommer 1998 gestand mir mein Nachbar Coleman Silk, über 20 Jahre Professor für klassische Literatur am Athena College und inzwischen 71 Jahre alt. Er habe eine Affäre mit einer 34-jährigen Putzfrau, die in der Universität arbeitet. Der Sommer, in dem Coleman mich über Fournier Farley und ihr gemeinsames Geheimnis ins Vertrauen zog, war passenderweise der Sommer, in dem auch Bill Clintons Geheimnis in allen demütigenden Einzelheiten enthüllt wurde. Es war der Sommer eines gewaltigen Frömmigkeits- und Reinheitsanfalls in Amerika. Denn der internationale Terrorismus, der den Kommunismus als größte Bedrohung der nationalen Sicherheit ersetzt hatte, wurde seinerseits durch Schwanzlutschen ersetzt und ein viriler jugendlicher Präsident und eine verknallte draufgängerische Angestellte führten sich im Oval Office auf wie zwei Teenager auf einem Parkplatz und belebten so die älteste gemeinsame Leidenschaft der Amerikaner wieder, die Ekstase der Scheinheiligkeit. Es war der Sommer, in dem jeder an den Penis des Präsidenten dachte und das Leben in all seiner schamlosen Schlüpfrigkeit Amerika wieder einmal in Verwirrung stürzte. Ich bin gekommen, wir kennen uns noch nicht. Aber ich kenne Sie natürlich, Zuckermann. In jenem Sommer war Coleman Silk bereits mein Freund. Kennengelernt hatte ich ihn 2 Jahre früher, an jenem Apriltag, an dem seine Frau Iris an einem Schlaganfall starb, während er selbst mit seinem Kampf gegen das College beschäftigt war. Bis dahin hatten wir uns lediglich hin und wieder zugenickt, wenn unsere Wege sich im Lebensmittelladen oder auf der Post gekreuzt hatten. Sie müssen etwas für mich schreiben. Hören Sie. Er hatte sich nicht bemüht, meine Bekanntschaft zu machen. Sie müssen einfach. Und ich war nicht von New York in ein Zwei-Zimmer-Häuschen weit oben in den Berkshires gezogen, um neue Leute kennenzulernen oder aktiv am Leben in einer Kleinstadt teilzunehmen. Ich selber kann es nicht, nein, unmöglich. Doch an jenem Nachmittag vor 2 Jahren tauchte Coleman Silk unangekündigt bei mir auf. Wenn ich selbst versuchen würde, diese Geschichte in ihrer ganzen Absurdität... Keiner würde es glauben oder ernst nehmen. Sie dagegen sind ein anerkannter Schriftsteller. Er kam geradewegs von dem Bestattungsunternehmen, wo er die Einzelheiten von Iris' Beerdigung besprochen hatte, und knallte einen Packen Papiere vor mich auf den Tisch. So viel Lügen, Stumpfheit, Dummheit, Zynismus! Er ging in meinem Arbeitszimmer auf und ab und schüttelte die Faust. Und während ich ihm, einem offenbar kultivierten und einflussreichen Mann, der sein inneres Gleichgewicht vollkommen verloren hatte, zusah und zuhörte, hatte ich das Gefühl, Zeuge einer gewaltigen Explosion, einer Katastrophe zu sein, die den Betrachter band, hier, sehen Sie, weil sie ebenso unwahrscheinlich wie grotesk ist. Die Dokumente aus den letzten 5 Monaten von all den Anhörungen, Befragungen, Fakultätsausschüssen, mit denen Sie mich gequält haben. Eine Chronologie des Schreckens. Die Art, wie dieser kultivierte Mann durch den Raum taumelte, erinnerte mich an ein Huhn, das weiter herumläuft, nachdem man es geköpft hat. Man hatte ihm den Kopf abgeschlagen, der das gebildete Gehirn des einst unantastbaren Professors für klassische Literatur enthalten hatte. Man hat mir nicht nur meine Karriere diffamiert, mein Lebenswerk. Und was ich hier sah, sondern war der unbeherrscht wütende, amputierte Rest. Jetzt auch noch die Frau umgebracht, mit der ich über 40 Jahre lang verheiratet war und 4 Kinder hatte. Ermordet, jawohl! Ermordet. Diese Leute haben Iris ermordet. Offenbar konnte nur dies in Colemans Augen erklären, warum eine tatkräftige, kerngesunde, 64-jährige Frau wie Iris Silk so unvermittelt gestorben war. Eine abstrakte Malerin, deren Bilder die regionalen Kunstausstellungen beherrscht hatten, eine führende politische Aktivistin, die gegen Atombunker und den Vietnamkrieg protestiert hatte, eine solche Naturgewalt von einer Frau, dass es dem Dekan trotz all seiner herausragenden Fähigkeiten nie gelungen war, ihr Paroli zu bieten. So stark sie auch war, so laut sie auch war, damit wurde Iris nicht fertig. 4 Jahrzehnte lang hatte ihr gebieterisches Wesen mit Colemans störrischem Beharren auf Selbstbestimmung im Streit gelegen und für ständige Reibungen gesorgt. Aber nachdem das passiert war, was Coleman den Zwischenfall nannte und er unter Beschuss geraten war, standen die Silks wieder Seite an Seite und drohten Leuten, die sie tiefer hassten, als sie selbst einander in ihren unerträglichsten Augenblicken hassen konnten, mit der Faust. Alles, was sie 40 Jahre zuvor als kameradschaftliches Paar verbunden hatte, trat, mit Ausnahme der erotischen Leidenschaft, nun wieder mit Macht hervor. Bis zu jenem Morgen. Mich wollten sie umbringen und haben stattdessen sie erwischt. An dem Iris mit entsetzlichen Kopfschmerzen und einem tauben Arm erwachte. Als hätten sie sorgfältig gezielt und ihr ins Herz geschossen. Coleman fuhr sie sofort ins Krankenhaus. Doch am nächsten Tag war sie tot. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Nathan. Die Vorgeschichte und die Einzelheiten erfuhr ich erst nach und nach, wenn ich ihn in seinem Haus besuchte. Wissen Sie, der Samstagabend ist für mich seit Iris Tod immer der schlimmste der Woche. Atkinson, Steve? Beinahe sein ganzes akademisches Leben hatte Coleman Silk am Athena College verbracht. Brewer, Daniel? Er war ein kontaktfreudiger, scharfsinniger, gewandt überzeugender Großstadtmensch. Drummond, Virginia. Ein charismatischer Lehrer und weit entfernt vom Prototyp des pedantischen Latein- und Altgriechisch-Professors. Vielleicht war ich überhaupt einer der ersten Juden in Amerika, die klassische Literatur lehren durften. Von den späten 70ern bis in die 90er Jahre war Coleman auch der erste und einzige Jude, der in Athena je Dekan geworden war. Keynes, Roy. In diesen Jahren erneuerte er das verstaubte Provinzcollege von Grund auf. Sicher hätte man mich nach meinem Tod mit einer Festschrift geehrt, vielleicht sogar ein altes Gebäude nach mir benannt. Livingston, Martha? Keine Antwort? Doch mitten im 2. Semester nach seiner Zeit als Dekan sprach Coleman jene beiden Wörter aus. 2 von Millionen Wörtern in all diesen Jahren des Lehrens und Verwaltens. 2 Wörter, Nathan. Und die haben zum Tod meiner Frau geführt. Mit Nick Elena? Keine Antwort? Sein Kurs über altgriechische Literatur und Übersetzungen hatte 14 Teilnehmer. Keine Antwort? Um die Namen seiner Studenten zu lernen, ging Coleman jeweils zu Beginn der Sitzung in die Anwesenheitsliste durch. 5 Wochen lang hat sich auf diese 2 Namen, die ich verlesen habe, niemand gemeldet. Deshalb frage ich heute, am Anfang der 6. Sitzung, kennt jemand diese Leute? Hat sie schon mal jemand im College gesehen? Oder sind es dunkle Gestalten, die das Seminarlicht scheuen? Nehmen Sie Platz, Professor Silk. An diesem Tag wurde Coleman ins Büro seiner Nachfolgerin, Professor Delphine Rokes, gebeten und mit dem Vorwurf des Rassismus konfrontiert, den die beiden abwesenden Studentinnen, es handelte sich um Schwarze, gegen ihn erhoben hatten. Ein Rassist? Ich? Lachhaft. Die dunklen Gestalten sind natürlich ironisch gemeint. Ich habe keine Ahnung, welche Hautfarbe die beiden Studenten haben. Ich weiß nur, dass sie bisher an keiner einzigen Seminarsitzung teilgenommen haben. Rassismus. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Meine Kollegen wissen das. Und die Studenten ebenso. Ich kann mich in dieser Sache nicht auf Ihre Seite stellen, Coleman. Ich muss zu Ihnen halten. Keiner ist aufgestanden, mich zu verteidigen. Kein einziger. Nicht einmal Herb Kiebel, den ich als Dozent ans College geholt habe. Er war nicht nur der erste schwarze Dozent im Fachbereich Sozialwissenschaften, sondern überhaupt der erste Schwarze, der in Athena irgendetwas anderes als den Posten eines Hausmeisters bekleidet hat. Tut mir leid, Coleman, aber ich muss zu Ihnen halten. Er hat es mir ins Gesicht gesagt, als ich ihn um seine Unterstützung bat. Sie hätten Herb auf Ios Beerdigung sehen sollen, am Boden zerstört. Herb wollte doch nicht, dass irgendjemand stirbt. Warum, Coleman? Oder aus freien Stücken seine Professur aufgibt. Warum sind Sie nicht ein bisschen geduldig und warten die Sache einfach ab? Wer wird sich denn im nächsten Semester noch an den Zwischenfall erinnern? Lassen Sie mich vorbei, Herb. Ich muss gleich kotzen. Das war das Bild, das sich mir meistens bot, wenn ich Coleman Silk an einem Samstagabend Gesellschaft leistete. Die Demütigung. Die Scham, die noch immer nagte an diesem Mann voll Lebenskraft. Der große Mann, der zu Fall gekommen war und diese Schande nicht verwinden konnte. Sorry, Nathan, gleich bin ich fertig. Doch an diesem Samstagabend war er der Welt so zugewandt, wie man es nur sein kann. Er trug nur Shorts und Slipper. Von hinten wirkte dieser 71-Jährige nicht älter als 40, drahtig, attraktiv. Vom Typ her einer jener kraushaarigen Juden mit leicht gelblicher Pigmentierung. Sein Name verriet nicht, dass er Jude war. Silk hätte ebenso gut ein Negername sein können. Und tatsächlich hatte man ihn einmal, wie er mir erzählte, in einem Bordell für einen Nigger gehalten, der sich als Weißer ausgab. Schauen Sie, was auf dem Tisch liegt, Nathan. Mein Manuskript. Titel natürlich, dunkle Gestalten. Gratuliere, Coleman. Gestern bin ich mit der ersten Fassung fertig geworden und heute habe ich den ganzen Tag damit zugebracht, sie zu lesen. Jede einzelne Seite ist zum Kotzen. Iris soll durch deren Schuld gestorben sein? Wer soll denn das glauben? Ich kann es ja selbst kaum noch glauben. Sie überraschen mich. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich hasse diese Schweinehunde noch immer. Ich hasse sie mit einer geradezu biologischen Abneigung. Aber ich weiß, um aus diesem Geschmiere ein Buch zu machen, müsste man mindestens noch mal 2 Jahre investieren. Sie sind in guter Verfassung. Wie kommt das? Als wir uns vor 3 Wochen das letzte Mal gesehen haben, sind Sie noch in Ihrem eigenen Blut gewartet. Wegen dem da. Aber jetzt habe ich es gelesen, sehe, es ist Mist und gebe auf. Wieso? Es ist die reine Parodie auf Erinnerungen zum Zweck der Rechtfertigung. Henry Kissinger produziert alle paar Jahre 1400 Seiten von dem Zeug, aber ich krieg das nicht hin. Ich kann es nicht glauben. Sie sagen einfach, ich gebe auf und lassen alles liegen. Und wo bleibt dann der Hass? Ich brauche nicht mehr. Was brauchen Sie denn? Die Songs nach dem Krieg. Und dann, in diesem eigenartigen Zustand heiterer Zufriedenheit, begann er von den vergangenen Zeiten zu schwärmen. 4, 5 Jahre diese Songs und diese Mädchen. Damals sind alle meine Träume Wirklichkeit geworden. Nun, da sein Hass ihn nicht mehr fesselte, würden wir also über Frauen sprechen. Dieser Coleman war mir neu. Vielleicht war es auch ein alter Coleman, der zufriedenste, den es je gegeben hatte. Wissen Sie, Nathan, ich war gerade raus aus der Navy und wohnte im Village. Ich brauchte bloß runter zur U-Bahn. Es war wie Angeln. Man geht runter und kommt mit einem Mädchen wieder rauf. Ja, und dann machte ich auf einmal meinen Abschluss, war verheiratet, suchte mir einen Job, kriegte Kinder. Und da war es dann vorbei mit dem Angeln. Sie haben nie wieder geangelt? So gut wie nie. Heute habe ich einen Brief wiedergefunden von einem dieser Mädchen. Von dem Mädchen. Stina. Ich habe sie 48 kennengelernt. Da war ich 22 und sie war 18. Schnell, intelligent, hübsch, groß, wunderbar groß. Dieses majestätische Hingegossensein will ich nie vergessen. 2 Jahre waren wir zusammen. Voluptas habe ich sie genannt. Psyches Tochter. Bei den Römern die Verkörperung sinnlicher Genüsse. Und jetzt mit meinen 71 habe ich doch wirklich... Ich muss einfach. Haben Sie Lust, Nathan? Nur wenn Sie nicht vergessen, was Sie gerade erzählen wollten. Kommen Sie, tanzen wir. Aber ins Ohr singen dürfen Sie mir nicht. Kommen Sie schon, stehen Sie auf. Und so begannen Coleman, Silk und ich zu tanzen. Er führte und ich ließ mich führen, so gut ich konnte. Ich hoffe nur, es fährt keiner von der Freiwilligen Feuerwehr vorbei. Nicht, dass mir einer über die Schulter klopft. Darf ich übernehmen? Wer hätte gedacht, dass dieser Mann jemals wieder Geschmack an den Torheiten des Lebens findet? In der Art, wie er mich über den Steinboden führte, lag eine ernsthafte Lauterkeit. Ein gedankenloses Entzücken, das Entzücken eines Kindes, lebendig zu sein, verspielt und grundlos lebendig zu sein. Komm zu mir. Ich habe ein Verhältnis, Nathan. Seit ein paar Wochen. Mit einer 34-jährigen Frau. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das bei mir auslöst. Komm schon. Das brauchen Sie auch nicht. Wir haben gerade miteinander getanzt. Ich habe gedacht, ich kann nichts mehr ertragen, ganz gleich, was es ist. Aber wenn es so spät im Leben noch einmal kommt, so aus dem Nichts, völlig unerwartet, ja sogar unerwünscht, wenn es noch mal kommt und man hat nichts, womit man es verdünnen kann. Und wenn sie 34 ist. Und entflammbar. Sie hat für mich Sex wieder zu einem Laster gemacht. Wenn man das Stadium, in dem man freimütig über Sex sprechen kann, nicht erreicht, ist die Freundschaft zwischen Männern nicht vollkommen. Das geschieht nicht oft, aber wenn es geschieht, entsteht unerwartete Nähe. Wie ist es denn so mit einem 71-Jährigen? Perfekt. Ein 71-Jähriger hat feste Gewohnheiten und kann sich nicht mehr ändern. Man weiß, wer er ist. Das hat sie ordentlich erwischt. Keine Überraschungen. Sieht so aus. Was hat sie so klug gemacht? 34 Jahre voller Überraschungen. Und eine rohe, wilde Klugheit. Die Klugheit eines Menschen, der nichts erwartet. Das Leben hat immer versucht, sie klein zu kriegen. Alles, was sie weiß, kommt daher. Wo haben Sie sie gefunden? An irgendeinem späten Nachmittag wollte ich meine Post abholen. Und plötzlich war sie da und wischte den Boden. Vielleicht kennen Sie sie, diese magere Blonde, die manchmal im Postamt putzt. Tut mir leid. Und im College, wo ich mal Dekan war. Fornia Farley. Sie hat nichts. Sie hatte mal einen Mann, der hat sie so verprügelt, dass sie im Koma lag. Sie hatte 2 Kinder. Eine Heizsonne ist umgefallen, hat Feuer gefangen und beide Kinder sind erstickt. Das Einzige, was sie besitzt, ist ihre Asche. Sie bewahrt sie in einer Dose unter ihrem Bett auf. Dabei war sie einmal reich, aufgewachsen in einem riesigen Haus südlich von Boston. Was hat sie so tief fallen lassen? Ihr Stiefvater, der sie nicht in Ruhe gelassen hat. Und als er dann versucht hat, sie zu vergewaltigen, ist sie ausgerissen. Die Mutter hat ihr nicht geglaubt und sie zum Psychiater gebracht, da ist sie weggelaufen. Hat alle möglichen Jobs gehabt und mit 20 einen Mann geheiratet, der älter war als sie, Milchfarmer und Vietnam-Veteran. Weil sie gedacht hat, wenn sie sich Mühe gibt und Kinder hat und die Farm in Schwung bringt, kann sie ein ruhiges, normales Leben führen. Und jetzt? Mit 34? Was hat sie jetzt? Das Bett ist der einzige Ort, an dem Fornia Scharfsinn zeigt. Ihr Körper hat Augen. Ihr Körper sieht alles. Im Bett ist sie ein kraftvolles, intensives, gesammeltes Wesen, das es genießt, Grenzen zu überschreiten. Im Bett ist sie ein Phänomen. Aber wenn wir dann runtergehen in die Küche und ich Rühreier brate und wir da sitzen und essen, ist sie ein junges Mädchen. Immer wenn wir essen, passiert es. Ich und meine Tochter. Ein fahriges, unkonzentriertes Mädchen mit ausdruckslosen Augen. Dann würde ich am liebsten zu ihr sagen, setz dich gerade hin, nimm verdammt nochmal den Bademantelärmel vom Teller. Und, sagen Sie's? Es scheint mir nicht ratsam. Ich nehme Viagra, Nathan. All dieses Glück, all diese Turbulenzen, Ohne Viagra wäre das nie passiert. Ohne Viagra besäße ich die Würde eines älteren Gentleman, der die sinnlichen Genüsse des Lebens schon längst aufgegeben hat. Und dank Viagra brauchen Sie sich nun auch nicht mehr damit abzuquälen, dieses Buch zu schreiben. Du kannst nicht lesen? Seit meiner Kindheit nicht. Und wieso? Du kannst bestimmt nicht mit einer Frau vögeln, die nicht lesen kann. Du wirst zu mir sagen, lern lesen oder verschwinde. Nein. Ich würde dich nur umso leidenschaftlicher vögeln, weil du nicht lesen kannst. Gut, dann verstehen wir uns ja. Ich werde dich Voluptas nennen. Genau. Das blöde Buch. Habe ich Ihnen schon erzählt, dass Fornia nicht lesen kann? So wurde Coleman Silk mein Freund. Und so gab ich die Beständigkeit meines einsamen Lebens in dem abgelegenen Haus auf, zwischen einem Teich und einer Sumpfwiese, wo abends die Kanadagänse auf dem Zug nach Süden rasten und ein geduldiger Graureiher den ganzen Sommer über allein auf Beutesuche geht. Dort versuchte ich, die Keulenschläge zu bewältigen, die mir die Diagnose auf Prostatakrebs vor ein paar Jahren versetzt hatte und die auf die Operation folgende Impotenz. Ich gab auch die tröstliche Selbsttäuschung auf. Ich könne durch vernunftgesteuerte Entsagung zu einer heiteren Gelassenheit gelangen, denn durch Colemans Eröffnungen hatte ich nun ganz und gar mein inneres Gleichgewicht verloren. Bis in die Morgenstunden lag ich wach in dieser Nacht, das Bild dieses Paares vor Augen. Und ich verglich das, was die beiden miteinander erlebten, mit meinem eigenen jämmerlichen Zustand. Wie kann man bloß sagen, nein, das gehört nicht zum Leben, wenn es doch immer dazu gehört, die Kontaminierung durch Sex. Die erlösende Verschmutzung, die uns immer wieder daran erinnert, aus welchem Stoff wir gemacht sind. An diesem Abend hatte mich Coleman Silk zurück ins Leben getanzt. Und der Tanz, der unsere Freundschaft besiegelte, hat auch bewirkt, dass ich als Schriftsteller seine Katastrophe zu meinem Thema gemacht habe. Ich habe seine Maske zu meinem Thema gemacht. Die Enthüllung seines Geheimnisses war für mich ein Problem geworden, das ich zu lösen hatte. Ich entschloss mich, dieses Buch zu schreiben. Natürlich habe ich nicht alles miterlebt, was ich jetzt schildere. Ich kann nur tun, was jeder tut, der zu wissen glaubt. Ich stelle mir etwas vor. Es ist zufällig das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Mein Beruf. Ja? Nathan, ich habe einen anonymen Brief bekommen. Kann ich rüberkommen? Kaum hatte ich einen Freund gefunden, da stürmte alle Bosheit der Welt wieder auf mich ein. Ich wusste, nun war ich nicht mehr imstande, mich von den Turbulenzen und Heftigkeiten fernzuhalten, vor denen ich geflohen war. Er besteht nur aus einem einzigen Satz. Jeder weiß, dass sie eine misshandelte, analphabetische Frau, die halb so alt ist wie Sie, sexuell ausbeuten. Ist das nicht Irrsinn? Kennen Sie die Handschrift? Und ob? Der Brief stammt von meiner Kollegin, Professor Delphine Rocks, Leiterin des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft. Sie müssen sich irren. Sie hat nicht mal versucht, ihre Schrift zu verstellen. Ich kann Ihnen Notizen von ihr zeigen. Was ist das für eine Frau? Französin, 29 Jahre alt, beste Schulen. Hervorragende Zeugnisse. Hübsch, intellektuell aufgeblasen und entsetzlich snobistisch. Ich habe sie während meiner Zeit als Dekan selbst eingestellt, leider. Sie serviert die Art von hochgestochenem akademischen Mist, den die Studenten so dringend brauchen wie ein Loch im Kopf. Aber ihr tatsächliches Problem dürfte ihre Mutter sein. Alter Landadel. Mutter von drei Kindern. Kennerin der mittelalterlichen Literatur. Hervorragende Cembalistin. Und Kirchenhistorikerin. Wenn man als Tochter gegen so viel Leistung ankommen muss, geht man am besten weit weg von zu Hause. Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich verstehe, warum die Dame sich so leidenschaftlich dafür interessiert, mit wem sie jetzt, da sie pensioniert sind, ins Bett gehen. Aber wir beide wissen, dass bestimmte Leute nicht gut mit Menschen zurechtkommen, die sich nicht konventionell verhalten. Sie stimmen nicht mit den Regeln des Anstands überein. Die diktieren, mit wem ein Mann ihres Alters und ihrer gesellschaftlichen Position vögeln darf, wenn er überhaupt vögeln darf. Hat sich das, was geschehen ist, nachdem sie dunkle Gestalten ausgesprochen hatten, nach den Regeln des Anstands gerichtet? Hat sich Iris Schlaganfall nach den Regeln des Anstands gerichtet? Ich gebe Ihnen den Rat, ignorieren Sie diesen blöden, idiotischen Brief. Wer hat mir je einen anonymen Brief geschickt? Welcher vernünftig denkende Mensch schickt irgendjemanden überhaupt einen anonymen Brief? Gibt es nicht bei Stendhal in Rot und Schwarz eine Menge anonymer Briefe? Vielleicht ist das eine französische Sitte. Mein Eifer, ihm zu gefallen, hat mich überrascht. Ich habe gespürt, dass ich zu viel sage, zu viel erkläre, die Distanz verliere. Wie ein Kind, das denkt, der Junge, der nebenan eingezogen ist, könnte ein guter Freund werden. Leider ist es nicht so einfach, den Brief schlicht zu ignorieren. Sie müssen wissen, Fornia will unbedingt, dass unsere Beziehung geheim bleibt. Schon wegen ihres geschiedenen Mannes, Lester Farley. Der Kerl ist gewalttätig. Er behauptet, sie sei schuld am Tod der Kinder. Ich habe ihm ja gesagt, er hat sie zweimal krankenhausreif geprügelt. Ist er denn noch in der Gegend? Er arbeitet im Straßenbautrupp der Gemeinde und wenn er herausfindet, was zwischen Fornia und mir läuft, ich denke, ich gehe zu meinem Anwalt. Er soll mir einen Schriftexperten vermitteln und die Dame Rauchs mit dem Gutachten konfrontieren. Ich musste ihn einfach schreiben. Und ich nehme auch keine Silbe zurück. Dieser Mann muss als das entlarvt werden, was er ist. Rücksichtslos und paranoid. Jetzt ist er 71, seit 2 Jahren pensioniert und hat ein Verhältnis mit einer Frau, die halb so alt ist wie er. Eine Frau aus den untersten Regionen, eine misshandelte Ehefrau und Analphabetin. Der Inbegriff weiblicher Hilflosigkeit. Jetzt, wo er keine Studentinnen mehr terrorisieren kann, wo er keine jungen, schwarzen Frauen mit rassistischen Ausdrücken beleidigen und keine jungen Professorinnen, die seinen Machtanspruch gefährden, einschüchtern kann, hat er ein anderes Opfer für sein Unterdrückungsspiel gefunden. Er nimmt sich Fornia Farley, weil er vor einer intelligenten Frau Angst hat, weil ich den Mund aufmache, weil ich mich nicht einschüchtern lasse, weil ich erfolgreich bin, attraktiv, weil ich selbstständig denke, weil ich eine erstklassige Ausbildung und erstklassige Zeugnisse habe. Ich hatte ja von Anfang an Probleme mit ihm. Schon beim Bewerbungsgespräch. Die Art, wie er mich taxierte, als ich in sein Büro kam. Ich weiß genau. An diesem Morgen habe ich meine Fähigkeiten maximal zur Geltung gebracht. Ich wollte umwerfend aussehen und ich habe umwerfend ausgesehen. Ich wollte mich gewandt ausdrücken und ich habe mich gewandt ausgedrückt. Und doch hat er mich mit seinen grünen Augen angesehen, als wäre ich ein Schulmädchen. Mr. und Mrs. unwichtiges, kleines, unwichtiges Mädchen. Er wollte mich nicht am College, das war völlig klar. Aber er konnte nicht anders als mich einstellen. Ich war einfach zu gut. Miss Mitnick findet also die beiden Dramen Hippolytos und Alkestis von Euripides für Frauen erniedrigend. Später, als er nicht mehr Dekan war und wieder Seminare hielt, hat er es natürlich schwer verkraftet, dass ich nun als Leiterin der Fachabteilung Literatur über ihm stand. Was soll ich nun Ihrer Meinung nach tun? Euripides von der Leseliste streichen? Keineswegs. Offensichtlich kommt es doch darauf an, wie man den Stoff behandelt. Miss Mitnicks fehlendes Verständnis für diese beiden Dramen ist so tief in engstirnigen ideologischen Vorstellungen verwurzelt, dass es aussichtslos ist, sie korrigieren zu wollen. Einer Studentin, die mir sagt, dass ich mich ihr gegenüber einer geschlechtsspezifischen Sprache bediene, kann ich nicht helfen. Und genau da liegt das Problem, Coleman. Sie waren lange nicht mehr in einem Seminarraum. Und sie waren noch nie draußen. Meine Liebe, ich habe diese Dramen mein Leben lang gelesen und studiert. Aber nie aus Elenas feministischer Perspektive. Auch nicht aus Moses jüdischer Perspektive. Nicht mal aus der modernen nietzschischen Perspektive der Perspektive. Coleman Silk ist ganz allein auf dieser Welt und hat keine andere als die reine, distanzierte literarische Perspektive. Es fällt mir schwer zu glauben, dass eine urteilsfähige Frau, die, wie Sie, die Grundlagen ihrer Bildung in Frankreich erworben hat, der Meinung sein kann, es gäbe tatsächlich eine feministische Perspektive auf Euripides, die nicht blanker Unsinn ist. Unsere Studenten, meine Liebe, sind fast ausnahmslos entsetzlich unwissend. Ihr Leben ist eine intellektuelle Wüste. Sie wissen nichts, wenn sie kommen, und die meisten wissen ebenso wenig, wenn sie wieder gehen. Ich habe seit fast 40 Jahren mit solchen Studenten zu tun und ich kann Ihnen sagen, dass Euripides aus feministischer Perspektive das Letzte ist, was Sie brauchen. Elena ist 20. Die Art, wie Sie sie behandelt haben, hat sie verletzt und irritiert. Deshalb ist sie zu mir gekommen. Tja, Ich entwickle irritierende Verhaltensweisen, wenn ich mit den Konsequenzen der Tatsache konfrontiert werde, dass ich jemanden wie Sie eingestellt habe. Und einige unserer Studentinnen entwickeln irritierende Verhaltensweisen, wenn sie mit einer versteinerten Pädagogik wie der ihren konfrontiert werden. Irgendwie war diesem Coleman-Silk nicht beizukommen. Er blieb einfach so unabhängig. Natürlich bin ich in seinen Augen bloß eine wild gewordene Karrierefrau, die es wagt, sein Verhalten in Frage zu stellen. Ich habe gehört, er hat mich einmal eine Parodie von Simone de Beauvoir genannt und sowas von passé. Aber dass ich in einem fremden Land Erfolg habe, ist ganz allein meine Leistung. Mit 20 bin ich nach Amerika. Niemand hat mich dort gekannt und ich habe es geschafft. Ich bin fort. Ich habe es gewagt. Ich bin in Amerika. Aus eigener Kraft. Ich habe mich frei gemacht von meiner Familie und auch von dir, Mama. Ich bin die Urheberin meines Lebens. Du bist nie in ein fremdes Land. Du bist immer in Frankreich geblieben. Ich habe dich übertroffen. An diesem Nachmittag nahm Coleman mich mit zur Milchfarm, wo Fournier mietfrei wohnte und um 5 Uhr nachmittags, gleich nach der Arbeit im College, die Kühe molk. Coleman tat nichts weiter, als Fournier bei der Arbeit zuzusehen. Na los, Daisy, mach keine Zicken. Es kam mir vor wie ein Ritual. Sie wusste, dass er sie beobachtete. Und da er wusste, dass sie es wusste, beobachtete er sie nur umso schärfer. Und das Schweigen vergrößerte ihren Genuss. Heb deinen Arsch an, sei nicht so faul, jetzt komm schon. Ja, so ist es gut. Das ist mein Nachbar, Nathan. Hallo, Nathan. Colemans Voluptas. Auf den ersten Blick hatte diese hagere, schlachsige, mit Dreck bespritzte Frau in T-Shirt, kurzen Hosen und Gummistiefeln wenig, was ungebührliche Gelüste hätte wecken können. Ihr Gesicht war schmallippig, mit klaren blauen Augen. Ein ausgeprägtes Kinn, die blonden Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Ihre Arme und Beine waren dünn, die Rippen zeichneten sich ab. Doch wenn sie sich etwas reckte, sah man, dass ihre Brüste voll waren. Und wenn sie die Fliegen, die sie umsummten, von Hals und Rücken verjagte, ahnte man, ihr Körper hatte mehr zu bieten. Emma, jetzt bist du an der Reihe. Los, Dolly, geh schon raus. Als die beiden 4 Monate später beerdigt wurden, habe ich mich an diese Stunde im Kuhstall erinnert, wie an ein Theaterstück, in dem ich als Statist mitgewirkt habe, als Komparse, der ich ja tatsächlich bin. Nacht für Nacht fand ich keinen Schlaf, weil ich nicht aufhören konnte, die Szene zu verfolgen. Den Chor aus Kühen, davor ein verliebter alter Mann, der seiner heimlichen Geliebten bei der Arbeit zusieht. Eine Szene voll Pathos, Hypnose und sexueller Unterwerfung. Eine Szene, in der ein Mann von einer Kraft überwältigt wird, die er so lange unterdrückt hatte, dass sie beinahe verschwunden war. Er denkt, dass ich daran denke, wie lange ich schon alles mit mir herumtrage. Die Mutter, den Stiefvater, die Männer, die Prügel, die Jobs, die Heirat, die Farm, den Konkurs, die toten Kinder. Und vielleicht tue ich das ja auch. Selbst jetzt, wo ich die Schläuche, Ventile, Dichtungen des Melkapparats schrubbe, bis alles makellos sauber und keimfrei ist, denke ich, dass ich an Krähen denke. Ich denke oft an Krähen, ich liebe Krähen. Speziell Prince, die Krähe, die sich immer vor dem Laden in Sealy Falls herumgetrieben hat, wo ich mich nach dem Brand vor Les versteckt habe. Die Krähe, die irgendjemand handzahm gemacht hat. Wie sie herumstolziert und hüpft. Wie sie den Kopf einzieht und dreht nach links und rechts. Wie sie mich anschreit, wenn ich ihr kein Brot mitbringe. Jetzt haben sie Prince in einen Käfig beim Vogelschutzbund gebracht. Ich muss ihn demnächst wieder mal besuchen. Krähen sind schön, wunderschön, geschmeidig. Ihr glänzendes Gefieder und so klug. Ich werde nie die Geschichte vergessen, die mir eine Freundin erzählt hat, als ich noch ein Kind war. Da waren Krähen, die waren so schlau, dass sie die Nüsse, die sie nicht knacken konnten, zur Landstraße gebracht haben. Dort war eine Ampel. Die Krähen beobachteten die Ampel und wussten genau, wann die Autos losfahren. Und sie legten die Nüsse genau vor die Räder der Autos, damit die sie knacken. Und wenn die Ampel auf Rot geschaltet hat, sind sie hin und haben sich die Nüsse geholt. Ja, ich und die Krähen, das ist die Sache. Ich wäre gerne eine Krähe. Wenn sie von irgendwem oder irgendwas weg wollen, denken sie nicht lange nach. Sie fliegen einfach weg, das gefällt mir. Man muss sich mal vorstellen, die Krähen hätten das Sagen. Ob dann das Leben genauso beschissen wäre wie jetzt? Manchmal denke ich, ich bin eine Krähe. Warum nicht? Es gibt Männer, die in einem Frauenkörper stecken und Frauen, die in einem Männerkörper stecken. Warum soll ich nicht eine Krähe sein, die in einem Menschenkörper steckt? Ja, und wo ist der Arzt, der tut, was nötig ist, um mich zu befreien, damit ich das werden kann, was ich bin? Ich bin eine Krähe, ich weiß es. Ich weiß es. Hallo, mein Schatz. Schön, dass du zu Hause bist. Am Abend dieses Tages begann die Sache mit Lester Farley. Coleman wartete auf Fournier und es fiel ihm ein, seine Tochter anzurufen. Du klingst so verändert. Mir geht's gut. Was ist los, Liza? Nichts. Wie geht's in der Schule? Wie läuft der Ferienunterricht? Gut. Und dein neuer Freund? Gut. Wie geht's deinen Schülern? Was macht der Kleine, der das N nicht richtig schreiben kann? Hat er es geschafft? Allen geht's gut. Möchtest du gerne wissen, wie es mir geht? Ich weiß, wie es dir geht. Tatsächlich? Was hast du, Schätzchen? Nichts. Und nenn mich nicht Schätzchen. In diesem Augenblick sah Coleman einen grauen Pickup, der langsam auf dem Weg unterhalb des Hauses vorbeifuhr. Er hielt an, fuhr langsam ein Stück weiter, hielt wieder an. Entschuldige, Liza, ich bin gleich wieder da. Hey, Sie, wer sind Sie? Was machen Sie auf meinem Grundstück? Blöder Hund! Ich bin wieder... Liza? Liza! Die Silks hatten 4 Kinder großgezogen. 2 Söhne, die mit ihren Familien an der Westküste lebten, und die Zwillinge Liza und Mark, beide unverheiratet in New York. Alle bis auf Mark bemühten sich 3 oder 4 Mal im Jahr, in die Berkshires zu kommen, um ihren Vater zu besuchen. Hallo? Und telefonierten monatlich mit ihm. Coleman Silk. Ja? Und wer sind Sie? Dave. Hören Sie, Dave, ich will mit meiner Tochter Liza sprechen. Aber Ihre Tochter nicht mit Ihnen. Marks Werk. Er muss von vorne erfahren haben. Und dann hat er seine Schwester mit dem Verbrechen ihres Vaters konfrontiert. Wie kann Liza nur auf ihn hören? Sie weiß doch, er hat mich immer nur gehasst. Nicht das College ist schuld, nicht die Schwarzen, nicht deine Feinde, es ist deine Schuld. Du hast Mutter umgebracht. Mach bitte! So wie du alles umbringst, weil du immer im Recht sein musst. Es hätte alles ganz leicht aus der Welt geschafft werden können, wenn du dich nur einmal in deinem Leben entschuldigt hättest. Tut mir leid, dass ich dunkle Gestalten gesagt habe. Mehr hättest du gar nicht sagen müssen, du großer, wichtiger Mann. Dann wäre Mutter jetzt noch am Leben. Hör jetzt auf damit, Mark! Nimm Rücksicht auf Mutter, wir haben sie gerade erst beerdigt. Die Konfrontation mit Lester Farley muss etwa 4 Stunden später stattgefunden haben. So habe ich es rekonstruiert. Sie müssen sich umarmt haben zum Abschied, Coleman und Fournier, hinter der Fliegengittertür, die zur Küche führt. Du geile, kindermordende Hure! Als Farley aus dem Gebüsch kam. Bist du jetzt schon so hinüber, dass du es umsonst mit einem klapprigen Alten treibst? Lutsch diesem ekelhaften Juden den Schwanz! Hauen Sie ab! Verschwinden Sie sofort von meinem Grundstück, oder ich... Nicht, er ist verrückt. Er ist zu allem fähig. Leg die Schaufel hin. Ich schlag dir den Schädel ein. Leg das Scheißding hin. Bitte, Coleman, bitte. Dein Glück, Jude. Das war der erste Zusammenstoß mit Lester Farley. Lester Farley, der Nacht für Nacht, den ganzen Frühling hindurch bis jetzt im Frühsommer, mit verkrampften Muskeln im Gebüsch gelegen hatte, um zu sehen, wie sie es tat. Wie damals, als Rowley und Les Junior. Und der Typ, mit dem sie es jetzt treibt, ist nicht mal in ihrem Alter. Ein grauhaariger, klappriger jüdischer Professor. Hey, wer sonst hat eine Frau, die einem alten Juden den Schwanz lutscht? In Vietnam habe ich nicht viele Juden gesehen. Waren viel zu beschäftigt, zu demonstrieren und Protestmärsche anzuführen. Während Leute wie ich durch die Scheiße kriechen mussten. Ich bin ein guter Amerikaner. Nicht bloß eine. Zwei Dienstzeiten für mein Land. Bin nochmal rüber, um die verdammte Sache zu Ende zu bringen. Beim ersten Mal war ich noch der nette Junge aus den Berkshires. Keine Gefahr für die Gesellschaft, jede Menge Freunde, schnelle Autos, das volle Programm. Sicher. Ich habe Ohren abgeschnitten, weil ich eben da war, weil man das eben gemacht hat. Aber das war's dann auch. Ein Typ in meiner Einheit war kaum zwei Tage da, da hat er einer Schwangeren den Bauch aufgeschlitzt. Aber schon als ich das erste Mal zurückgekommen bin, haben alle zu Hause gesagt, ich bin nicht mehr derselbe, dass sie mich nicht wiedererkennen und ich merke, es stimmt. Alle haben Angst vor mir. Konnte ich genauso gut wieder rübergehen. Aber diesmal wollte ich es wirklich wissen. Stinksauer war ich. Scharf auf Action. Wie die anderen Typen in meiner Einheit. Alles kurz und klein geschossen, was das Zeug hält. Und dabei immer warten, dass es einem selber passiert. Forster tritt auf eine versteckte Handgranate. Drago ins Gesicht geschossen. Blutet wie verrückt und schreit, ich will nicht sterben. Und Kenny liegt plötzlich neben mir, ohne Kopf. Und dann komme ich nach Hause und es ist nicht besser als beim ersten Mal. Es ist schlimmer. Gerade noch bin ich so tief geflogen, dass ich verbrannte Haut riechen, die Schreie hören, ganze Dörfer in Flammen aufgehen sehen kann. Und einen Tag später wieder in den Berkshires. Lachen, Witze reißen. Jetzt habe ich wirklich nicht mehr dazugehört. Und den Scheißern von der Regierung ist auch nichts Besseres eingefallen als ein paar hohle Sprüche und ein paar Schlaftabletten. Sie sind jung, sie werden schon drüber hinwegkommen. Versuche ich also, drüber wegzukommen, aus eigener Kraft. Bemühe mich, versuch weniger zu trinken, ja scheiß drauf. Alles geht abwärts, mit der Farm, mit der Frau. Ein paar Mal wache ich mitten in der Nacht auf. Ich würge gerade meine Frau. Ist das meine Schuld? Dann drängt sie mich, in die Erziehungsklinik zu gehen. Ich will, dass es dir wieder besser geht. Aber die Schlampe hat mich ausgetrickst. Zieht unterdessen aus. Klaut mir die Kinder. Und dann bringt sie sie um. Erst habe ich bloß den Rauch gerochen, war im Gebüsch vor Fornias Haus und habe die beiden beobachtet, wie sie vögeln in seinem Pickup. Und dann rieche ich den Rauch und weiß, er kommt aus dem ersten Stock. Da oben sind die Kinder. Und ich fange an zu rennen, drehe die Tür ein. Und da sitzen sie, nebeneinander auf der Treppe. Ich heb sie hoch. Sie waren nicht tot. Ich weiß, wie sich tot anfühlt. Ich war zweimal in Vietnam. Mir braucht keiner zu sagen, wie sich tot anfühlt. Und dann schaue ich auf. Und wer steht draußen vor der Tür? Der Typ. Bin ich natürlich ausgerastet. Dem Kerl an den Hals und haben ihn gewürgt. Und die Schlampe? Statt sich um die Kinder zu kümmern, regt sie sich auf, dass ich ihren Typ umbringe. Dabei hätten sie es schaffen können. Aber so sind sie gestorben. Rowley, 8. Les Junior, 5. Und ich? Keine Gefühle. Taub. Scheißtaub. Meine Kinder sind tot, aber mein Körper ist taub. Und in meinem Kopf ist nichts. Nur Vietnam. Ich habe immer an Nam gedacht. An all die Zeiten, als ich gedacht habe, ich sterbe. Und so ist mir langsam klar geworden, ich kann nicht sterben. Ich bin nämlich schon gestorben in Nam. Ich bin schon tot. Und dann, anstatt sie einzusperren, die geile Fotze, die nicht auf die Kinder aufgepasst hat, sperrt man mich in die Gummizelle. Ich hätte sie gleich kalt machen sollen, sie und ihren Typ. Beiden hätte ich die Scheißköpfe abschneiden sollen und keiner wird wissen, dass ich es war, weil ich nämlich weiß, wie man das macht. Erzählen Sie uns, was passiert ist, haben die in der Anstalt gesagt. Haben Sie jemanden getötet, als Sie in Vietnam waren? Habe ich irgendjemanden nicht getötet, als ich in Nam war? Das war's doch, was ich tun sollte. Dafür haben die mich doch hingeschickt, um diese scheiß Schlitzaugen zu killen. Sie müssen ihr Leben wieder in die Hand nehmen. Sie müssen die Sache hinter sich lassen. Okay, sag ich. Nehme ich mein Leben wieder in die Hand. Meiner Meinung nach sollten Sie in Erwägung ziehen, Ihr Verhältnis mit Fornial zu beenden, Professor Silk. Als Coleman am nächsten Tag nach Athena fuhr, um sich zu erkundigen, was er unternehmen könne, um Farley ein für allemal daran zu hindern, sein Grundstück zu betreten, gab ihm sein Rechtsanwalt Nelson Primus einen Rat, den er nicht hören wollte. Ich zweifle nicht daran. Dieser Lester Farley ist ein Psychopath. Würde er um mich herumschleichen, wäre ich ernstlich besorgt. Aber sagen Sie selber, ist er um Sie herumgeschlichen, bevor Sie ein Verhältnis mit seiner Ex-Frau angefangen haben? Damals wusste er nicht einmal, dass Sie existieren. Ich sage Ihnen eins, Professor, der anonyme Brief dieser Französin, die vermutlich einfach in Sie verknallt ist, war ein läppisches Ärgernis. Aber Lester Farley ist kein läppisches Ärgernis. Genau deshalb bin ich hier, Primus, damit wir etwas unternehmen. Wenn wir eine einstweilige Verfügung gegen Farley beantragen, kennt kurz darauf unser gesamtes friedliches Provinzstädtchen samt College ihr Geheimnis. Und ich kann Ihnen sagen, dann wird Ihre jetzige Situation nichts sein im Vergleich zu dem bösartigen Puritanismus, der Ihnen entgegenschlägt, sobald erst der ganze Landkreis über die sexuellen Eskapaden des Mannes informiert ist, den ein Rassismusvorwurf zum Rücktritt gezwungen hat. Coleman, alle Spießer warten da nur darauf, einen Mann wie Sie bloßzustellen und zu bestrafen. Die bringen Sie ins Schwitzen. Allerdings auf eine andere Art als Ihr Viagra. Noch als Coleman mir von seinem Gespräch mit dem Anwalt erzählte, schäumte er vor Wut. Diese Selbstgefälligkeit, diese herablassende Art. Wie viele Erfahrungen kann er gemacht haben? Wie viele Schwierigkeiten des Lebens hat er gemeistert, dass er zu einem Mann, der doppelt so alt ist wie er, so spricht? Er hält sich für hip. Aber im Grunde kann er nicht fassen, dass ein alter Mann wie ich Sexualleben hat. Das findet er abnorm. Haben Sie diese Fonia wenigstens einen HIV-Test machen lassen, Coleman? Benutzen Sie Kondome. Und wenn Sie nichts benutzen, Coleman, benutzt Sie dann was? Was passiert, wenn Sie schwanger wird? Es könnte doch sein, dass Sie nur zu gern die Mutter des Kindes eines berühmten Professors wäre. Primus, Primus! Wäre doch eine willkommene Abwechslung, nachdem Sie bis jetzt die Mutter der Kinder eines verrückten Totalversagers war. Ich denke wirklich, dass... Sicher, ich kann Sie im Vaterschaftsprozess vertreten und werde tun, was ich kann, um dafür zu sorgen, dass auf Ihrem Bankkonto noch ein bisschen Geld liegt, wenn Sie sich den 80ern nähern. Aber hören Sie auf mich, Coleman. Es ist ein schlechtes Geschäft. Wenn Sie zu einem Lebenslustberater gehen, wird er Ihnen etwas anderes sagen. Aber ich bin Ihr Rechtsberater und ich sage Ihnen, es ist ein verdammt schlechtes Geschäft. Und zwar in jeder Hinsicht. Er stand von seinem großen, polierten, leeren Schreibtisch mit den silbergerahmten Fotos von Frau und Kindern auf und wollte Coleman's Hilfe verabschieden. Fonia Farley stammt nicht aus Ihrer Welt. Gestern Nacht haben Sie die Welt sehen können, die Sie zu dem gemacht hat, was sie ist, die Sie zu Boden gedrückt hat. Und der Sie aus Gründen, die Sie ebenso gut kennen wie ich, niemals entkommen wird. Was Sie durch die Art und Weise, wie das College mit Ihrem Fall umgegangen ist, durchgemacht haben, so schlimm es auch war, ist genau das, was solche Leute in jeder Minute eines jeden Tages... Es reicht! Sie sind ein meisterhafter Redner von außergewöhnlicher Zungenfertigkeit, so scharfsinnig, so gewandt, so durchdrängt... Mit Verachtung für alle menschlichen Probleme, mit denen Sie sich noch nie haben herumschlagen müssen. Behalten Sie Ihre Weisheiten für sich. Ich will Ihre eingebildete Stimme nie mehr hören und ich will Ihr verdammtes, selbstgefälliges, lilienweißes Gesicht nie mehr sehen. Lilienweiß? Er hat es tatsächlich gesagt. Er hat es auch wiederholt, als er mir von dem Besuch bei seinem Anwalt erzählte. Hey, Silky! Silky, Silk! Warum weiß? Erst sehr viel später, nach seinem Tod, habe ich verstanden. In diesem Augenblick in wütender Empörung hat sein wahres Ich in ihm überhand genommen. Für einen Moment hat er seine Maske fallen lassen. Hey, Silky! Silky, Silk! Das war sein Name aus der Schulzeit in East Orange. Er war ein hübscher, aufgeweckter Junge und so hellhäutig, wie ein Neger nur sein kann. Obendrein eine Sportskanone und der beste Schüler der East Orange High School. Seit er 14 war, trainierte er heimlich in einem Boxclub. Silky Silk, hey Silky Silk. Das war auch der Name, unter dem er bei College-Wettkämpfen antrat. Mein Vater durfte nichts davon wissen. Er hatte andere Pläne mit mir. Bei den Silks las man die alten Klassiker und mein Vater lehrte seine Kinder, die Sprache von Chaucer, Shakespeare und Dickens zu lieben. Mein Vater, der nie die Beherrschung verlor, der andere Mittel hatte, einen fertig zu machen. Mit Worten. Mit Sprache. Ach, Coleman, was ich da gehört habe, gefällt mir gar nicht. Aber dann haben es meine Eltern doch eines Tages erfahren. Es ist so gefährlich. Denk an deinen Kopf, an dein Gehirn. Du hast gestern Abend gewonnen. Gut. Dann kannst du ungeschlagen abtreten. Du kannst abtreten, Coleman. Meine Mutter hat als Schwester im Krankenhaus gearbeitet. Jeden Tag 1,5 Schichten, manchmal sogar Doppelschichten. Mein Vater hatte viele Jahre einen Optikerladen, der während der Wirtschaftskrise bankrott ging. Inzwischen war er Kellner im Speisewagen. Armer Daddy. Er wollte immer sein eigener Herr sein. Wie mein Vater es geschafft hat, mit der ganzen Nigger-Scheiße fertig zu werden, die ihm im Speisewagen Tag aus, Tag ein entgegenschlug, das habe ich auch später nie verstanden. Oft kam er von der Arbeit nach Hause und musste sich mit aller Kraft beherrschen, um nicht zu explodieren, weil etwas vorgefallen war, auf das er nicht anders reagieren konnte als mit einem fügsamen »Ja, Sir«. Jedes Mal, wenn ein Weißer mit einem spricht, vermittelt er, ganz gleich, wie wohlmeinend seine Absichten sind, den Eindruck, dass er es mit jemandem zu tun hat, der dumm ist. Und sei es durch seine Nachsicht, durch zur Schaustellung seiner wunderbaren Menschlichkeit. Coleman selbst blieb in East Orange zwar auch nicht völlig von der Ausgrenzung verschont, die seine Familie vom Rest der Gesellschaft trennte. Aber seine Erfolge in der Schule und beim Boxen waren so glänzend, dass es ihm nicht schwer fiel, schulterzuckend über manche Zurücksetzungen hinwegzugehen. Wenn ich eins sage, schlägst du einen Jab. Es hatte nicht lange gedauert und Coleman war der Star des Boxclubs und der Assistent von Doc, dem Trainer. Wenn ich eins sage, schlägst du einen doppelten Jab. Wenn ich eins zwei sage, schlägst du einen linken Jab und eine rechte Gerade. Und bei 1-2-3 einen linken Jab, eine rechte Gerade und einen linken Haken. Doc sagte mir eine große Zukunft als Profiboxer voraus. Einmal, da war ich 16, hat er mich nach West Point mitgenommen, ins magische, mythische West Point. Dort kannte er den Trainer der University of Pittsburgh und wollte, dass der mich boxen sah. Nein, es war nicht so, dass Doc ihm riet, er solle dem Trainer sagen, er sei ein Weißer. Er riet Coleman nur, nicht zu erwähnen, dass er ein Farbiger sei. Wenn keiner das Thema anschneidet, schneidest du es auch nicht an. Du siehst aus, wie du aussiehst. Und du kommst zusammen mit mir, also wird er denken, dass du einer von Docs Jungs bist. Er wird denken, du bist Jude. Ich fand Doc nie sonderlich witzig, aber über diesen Witz musste ich lauthals lachen. Zeig ihm, wie du boxst, das ist alles! Ich hab den anderen, der 20 und weiß und ein College-Boxer war, in der ersten Runde besiegt. Das war der beste Haken, den du je geschlagen hast, Silky. Und dabei war dieser Junge ein verdammt guter Boxer. Du warst zu stark für ihn. Zu stark. Der Trainer bot Coleman an, ihm ein 4-Jahres-Stipendium für Pittsburgh zu verschaffen. Als Gegenleistung würde er lediglich für die Universitätsstaffel boxen müssen. Aber ich ging auf die Howard University. Hätte ich das nicht getan, dann hätte mich mein Vater nur mit Worten, nur mit der englischen Sprache umgebracht. Solange ich zurückdenken kann, war er entschlossen, mich auf die erste Universität für Schwarze zu schicken, wo ich seiner Vorstellung nach zusammen mit den privilegierten Kindern der schwarzen Elite studieren würde. Aber schon in meiner ersten Woche wollte man mir, meinem schwarzen Zimmergenossen bei Woolworth in der Innenstadt von Washington, keinen Hotdog verkaufen. Und auf dem Weg zum Ausgang hat man uns als Nigger beschimpft. Bisher war er bei allem, was er getan hatte, immer Coleman gewesen. Coleman Silk, der größte der großen Pioniere des Ichs. Nun sah er, welches Schicksal ihn erwartete, und er weigerte sich, es anzunehmen. Ich wollte frei sein. So frei, wie mein Vater unfrei war. Seit meiner frühesten Kindheit hatte ich mir nichts anderes gewünscht. Nicht schwarz, nicht weiß, sondern einfach frei. Und ich selbst. Ich würde mein Schicksal nicht von den dummen, hasserfüllten Absichten einer feindseligen Welt bestimmen lassen, sondern durch meinen eigenen Willen. Der plötzliche Tod seines Vaters, Mr. Silk, fiel um, als er im Speisewagen eben das Mittagessen servierte. Und die Tatsache, dass sein älterer Bruder Walt nicht zu Hause war, weil er in Italien gegen Hitler kämpfte, ermöglichten Coleman die Befreiung. Er verließ die Howard University und meldete sich als Freiwilliger zur Navy. Und er meldete sich als Weißer. Ich konnte meine Haut verkaufen, wie ich wollte. Ich konnte mir nach freiem Ermessen eine Farbe aussuchen. Doch als ich die Fragebögen ausfüllte, klopfte mein Herz, als wäre es das Herz eines Menschen, der im Begriff steht, sein erstes großes Verbrechen zu begehen. Nach der Entlassung aus der Army schrieb sich Coleman an der New York University ein und machte einen Summa Cum Laude Abschluss in klassischer Literatur. Als Weiser. Dann traf er Stina, die er liebte und die er heiraten wollte, das blonde, hübsche Mädchen skandinavischer Herkunft, und auch ihr gegenüber bewahrte er sein Geheimnis. Später, habe ich mir gesagt, später erkläre ich es ihr und bitte sie zu verstehen, warum ich es nicht habe zulassen können, dass meine Zukunftsaussichten durch einen so willkürlichen Faktor wie Rassenzugehörigkeit eingeschränkt werden. Stina zuliebe hörte er mit dem Boxen auf. Er war in der letzten Zeit bei 4 bezahlten Kämpfen angetreten und hatte alle gewonnen. Und der Boxpromoter Solitaire Beck wollte einen Vertrag über die nächsten 10 Jahre mit ihm abschließen. Aber sobald Stina von Silky Silk erfahren hätte, würde sie Fragen stellen, die sie unvermeidlich über die Wahrheit stolpern lassen würden. Doch dann, sie waren schon 2 Jahre zusammen, nahm er Stina an einem Sonntag völlig unvorbereitet mit in sein Elternhaus nach East Orange, zu seiner Mutter und den Geschwistern. Da saß sie, groß, blond, blauäugig, mit einem Teint so hell, wie es heller nicht ging, in einem Hemdblusenkleid mit Blumenmuster, blauen Pumps und dazu passende Handtasche. Im Wohnzimmer der Familie Silk und machte Konversation. Auf beiden Seiten Anstand um jeden Preis. Äußerlich betrachtet war es der Traum, den jede nette Familie vom ungetrübten sonntäglichen Glück träumt. Auf der Rückfahrt nach New York schlief Stina, den Kopf an meine Schulter gelehnt. Erst als der Zug in die Pennsylvania Station einlief, brach sie in Tränen aus. Ohne ein Wort der Erklärung stürzte sie aus dem Abteil, als würde sie verfolgt. Sie rief mich nicht an und versuchte auch nie, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich kann das nicht. Lag darin nicht eine Menge Weisheit für eine junge Frau? Und zwar nicht die Art von Weisheit, wie man sie normalerweise mit 20 hat. Aber darum habe ich mich ja auch in sie verliebt. Weil sie die Weisheit besaß, die auf solider, streng deinen eigenen Kopf an Vernunft beruht. Coleman lernte Iris kennen, die eigenwillige, rebellische Iris Gittleman. Mit dem dunklen, krausen, unbezähmbaren Haar. Spektakulär. Ein labyrinthischer, wuchernder Kranz aus Locken und Spiralen. Alle Unruhe ihrer Kindheit schien sich in den Windungen dieses undurchdringlichen Haardickichts niedergeschlagen zu haben. Manchmal, später, durchfuhr mich der Gedanke, ob meine Entscheidung für sie, die größte meines Lebens, nicht vielleicht auf der lachhaftesten Sache basierte, die man sich nur vorstellen kann. Auf ihrem Haar, das weit negroider war als das meiner Mutter oder meiner Schwester. Und es packte mich die verrückte Angst, ich hätte von Iris vielleicht nichts weiter gewollt als die natürliche Erklärung für die Beschaffenheit der Haare unserer Kinder. Er erzählte ihr, er sei Jude. Der Name Silk eine Verballhornung von Silberzweig, zu der ein wohlmeinender Beamter der Einwanderungsbehörde seinen Vater genötigt habe. Schon gleich nach der Armee hatte sich Coleman für das geborgte Prestige eines aggressiv denkenden, selbstanalytischen, respektlosen amerikanischen Juden entschieden. Das haben ohnehin die meisten Leute vermutet. Ich bin sogar beschnitten, da meine Mutter von den hygienischen Vorteilen dieser Methode überzeugt war. Iris stammte aus einem kleinen Süßwarengeschäft in der Myrtle Avenue. Ihre Eltern waren unbedarfte russische Einwanderer mit wirren anarchistischen und atheistischen Ideen. Sie hatten Bilder von Sacco und Vanzetti aufgehängt und spuckten aus, wenn ein Rabbi vorbeiging. Iris, eine lebhafte junge Frau, die nichts anderes wollte, als ihrer bedrückenden Umgebung zu entfliehen, hatte sich mit 19 Jahren von ihrem chaotischen Zuhause abgesetzt und sich ihr Studium selbst verdient. Iris wirkte unglaublich selbstsicher und kämpferisch. Sie entfaltete in Gefühlsdingen eine dynamische Wucht. War, wie man damals sagte, eine heiße Braut. Aber als ich sie an jenem ersten Abend mit auf mein Zimmer nahm, zeigte sich, dass sie nicht die leiseste Ahnung hatte, wer sie eigentlich war. Und wenn man sich erst einmal an ihrem Haar vorbeigearbeitet hatte, merkte man, dass sie wachsweich war. 2 Jahre, nachdem sie sich kennengelernt hatten, beschlossen Coleman und Iris zu heiraten. Coleman fuhr nach East Orange, um seine Mutter zu besuchen. Mrs. Silk wusste nichts von Iris Gittleman, war allerdings auch keineswegs überrascht, als sie erfuhr, dass Coleman heiraten wollte und seine Braut eine Weiße war. Sie war nicht einmal überrascht, als ich ihr sagte, meine Braut weiß nicht, dass ich ein Farbiger bin. Und sie glaubt, deine Eltern sind tot, Coleman. Das hast du ihr erzählt. Du hast keinen Bruder, du hast keine Schwester. Es gibt keine Ernestine. Es gibt keinen Walt. Und was hast du ihr noch erzählt? Nie werde ich meine Enkelkinder kennenlernen. Du wirst ihnen nie erlauben, mich zu besuchen. Du wirst ihnen nie sagen, wer ich bin. Mom, wirst du sagen, komm zum Bahnhof in New York und setz dich in den Wartesaal. Und um 11:55 werde ich mit den Kindern in ihren Sonntagskleidern vorbeigehen. Das wird in 5 Jahren mein Geburtstagsgeschenk sein. Sitz einfach da, Mom, und sag nichts. Ich werde mit ihnen langsam vorbeigehen. Und du weißt, dass ich da sein werde. Im Bahnhof, im Zoo, im Central Park. Ganz gleich, wohin ich kommen soll, ich werde da sein. Wenn du mir sagst, dass ich meine Enkelkinder nur in die Arme nehmen kann, wenn ich als Mrs. Brown die Babysitterin komme, um sie ins Bett zu bringen, werde ich das tun. Ich war dabei, sie zu ermorden. Und wenn du mir sagst, dass ich als Mrs. Brown kommen und euer Haus putzen soll. Ich wusste es. Werde ich auch das tun. Ich, der Junge, der von seiner Mutter so geliebt worden war, wie man nur geliebt werden kann. Ich habe sie ermordet, um meiner Vorstellung von Freiheit willen. Ohne meine Mutter wäre alles viel leichter gewesen. Doch nur wenn er diese Prüfung bestand, konnte er der sein, der zu sein er beschlossen hatte. Ein Mann, der das, was ihm durch seine Herkunft auferlegt war, ein für allemal hinter sich gelassen hatte. Coleman Silk, einer der schlauesten Selbsterfinder, die es je gab. Ein Produkt, auf das allein er das Patent hielt. Wollen nicht die meisten das beschissene Leben, das ihnen auferlegt ist, einfach hinter sich lassen? Aber sie tun es nicht. Und dadurch, dass sie es nicht tun, sind sie sie. Während ich, dadurch, dass ich es tue, ich selbst bin. Schlag zu, Coleman, tu ihr weh und verriegle die Tür für alle Zeit. Nein, das kannst du deiner Mutter nicht antun, die dich bedingungslos liebt und dich glücklich gemacht hat. Du kannst dir diesen Schmerz nicht zufügen und glauben, du könntest es jemals wieder gut machen. Ich weiß nicht, warum ich darauf nicht besser vorbereitet bin, Coleman. Ich sollte es eigentlich sein. Seit du auf der Welt bist, hast du mich davor gewarnt. Du hattest eine große Abneigung dagegen, gestillt zu werden. Doch, das stimmt. Jetzt verstehe ich, warum. Selbst das hätte deine Flucht vielleicht verzögert. An unserer Familie war immer etwas, und damit meine ich nicht die Hautfarbe, das dich behindert hat. Du denkst wie ein Gefangener. Doch, das tust du, Coleman. Du bist weiß wie Schnee, aber du denkst wie ein Sklave. Es geschah oft, dass meine Mutter etwas sagte, was ihr den Anschein gab, als wisse sie mehr, als es tatsächlich der Fall war. Das kam davon, dass sie die großen Reden immer meinem Vater überlassen und dadurch den Eindruck erweckt hatte, sie sei diejenige, die sagte, worauf es ankam. Aber jetzt war nicht der richtige Augenblick, ihre Klarheit oder ihren Sarkasmus zu bewundern. Ich könnte dir jetzt sagen, es gibt kein Entkommen. All deine Versuche zu entkommen werden dich nur dorthin führen, wo du angefangen hast. Das jedenfalls hätte dein Vater gesagt. Und er hätte irgendetwas Passendes aus Julius Cäsar zitiert. Aber ein junger Mann wie du, dem alle Welt zu Füßen liegt? Ein gut aussehender, charmanter, intelligenter junger Mann mit deiner Statur, deiner Entschlossenheit, deiner Klugheit, mit all deinen wunderbaren Begabungen, du mit deinen grünen Augen und deinen langen, dunklen Wimpern? Ich nehme an, dieser Besuch bei mir ist so schwer wie nur irgendwas. Aber sieh dir an, wie ruhig du da sitzt. Und zwar, weil du weißt, das, was du tust, ist sinnvoll. Ich weiß, es ist sinnvoll, denn du verfolgst niemals ein Ziel, das nicht sinnvoll ist. Natürlich wirst du auf Enttäuschungen stoßen. Natürlich wird nur wenig so sein, wie du es dir jetzt ausmalst. Dein Schicksal wird wirklich besonders sein. Aber auf welche Weise? Du bist 26. Du kannst es nicht mal ansatzweise wissen. Aber wäre es nicht genau so, wenn du nichts tätest? Beinahe 2 Stunden hat sie gesprochen. Ich nehme an, zu jeder tiefgreifenden Veränderung im Leben gehört, dass man zu jemandem sagt, ich kenne dich nicht. Und irgendwann im Lauf des Nachmittags hatte ich den Eindruck, als stünde sie vor jenem Punkt, an dem alte Menschen sich in kleine, missgestaltete Wesen verwandeln. Je länger sie gesprochen hat, desto mehr glaubte ich zu sehen, wie es geschah. Ich habe versucht, nicht an die Krankheit zu denken, der sie erliegen würde, nicht an die Beerdigung, die man dann ausrichtet, die Nachrufe, die man verliest, die Gebete, die man am offenen Grab spricht. Doch zugleich habe ich versucht, auch nicht daran zu denken, dass sie weiterleben wird, dass ich sie verlasse, dass sie zurückbleibt und weiterleben wird, dass die Jahre vergehen und sie an mich und meine Frau und meine Kinder denken wird, dass noch mehr Jahre vergehen und dass durch meine Ablehnung die Verbindung zwischen uns für sie nur umso stärker werden wird. Weder die Langlebigkeit noch die Sterblichkeit seiner Mutter durften sein Tun in irgendeiner Weise beeinflussen. Ebenso wenig wie die Mühsal, die ihre Familie in Lawnside hatte auf sich nehmen müssen, wo sie in einem baufälligen Schuppen mit ihren Eltern und 4 Brüdern gelebt hatten, bis ihr Vater gestorben war. Da war sie 7 gewesen. Seit 1855 hatte die Familie ihres Vaters in Lawnside gelebt. Entlaufene Sklaven, die mit Hilfe eines Schleusernetzes in den Norden gelangt und dann von Quäkern in den Südwesten von New Jersey gebracht worden waren. Erinnerungen, Familiengeschichte, Ahnenkult, Götzenverehrung. Zum Teufel mit diesen Fesseln. Wag es nicht, Mutter noch einmal zu besuchen. Am Abend, als Coleman wieder zurück in New York war, rief sein älterer Bruder Walt an. Und dieser Anruf trieb die Dinge schneller und weiter voran, als Coleman es geplant hatte, und stieß ihn ganz und gar hinüber. Auf die andere Seite. Versuch nicht einmal, sie zu besuchen. Kein Kontakt, keine Anrufe, nichts, nie. Hast du mich verstanden? Nie. Wag es nicht, dein lilienweißes Gesicht jemals wieder dort blicken zu lassen. Der menschliche Makel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Philip Roth. Aus dem Amerikanischen von Dirk von Gunsterin. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen Valerie Stiegele. Erster Teil. Es sprachen Nathan, Jürgen Hensch. Coleman, Michael Mendel. Fornia, Sophie Reuss. Les, Peter Dirschauer. In weiteren Rollen Susanna Fernandez-Genebra, Irina Wanka, Rosel Zech, Olgin Haroglu, Michael Holz, Matthias Lange, Jörg Petzold, Walter Renneisen, Jan Schreiber, Berthold Tötzke, Klaus Weiß. Ton Rolf Knapp. Technik Claudia Peike. Regieassistenz Tobias Krebs. Musik Gerd Bessler. Regie Norbert Schäffer. Produktion Südwestrundfunk 2003. Dramaturgie Andrea Otte und Matthias Spranger.